Wow. Sie nannten ihn Mücke. Exclusive. Clubbersguide.cc. You die first, get it? Your friends might get me in a rush, but not before I make your head into a canoe. You understand me? Ich geb dir die Kugel und Move. Ihr seid Huren und Goons. Ich shoot in der Booth. Rhymes und gib dir Groupie den Schuh. Komm, ruf deine Crew. Ihr Fools kriegt ne Uzi zum Gruß. Ich tu's wie ein Juice. Bishop, nun verblute du Huhn. Ich lude wie Snoop und deine Boots. So gut für dich Loom. Bleib cool, ich besuch dich kurz und lude sie smooth. Du Bubi verfluchst. Diesen Jungen bring Hooligan Moves. Du Schwuli versuchst. Ich kurz und gib dir Pute den Fuß. Ich muss mir gucken und tu's wie Proof. Du Goofy hast Mut. Ich loop den Beat und überflute Dulli. Wie Bruce Lee in dem Shit. Du's, du's, G-Grooves in dem Shit. Ich huste den Gig und klaue deiner Stute den Slip. Nur du bist ein Witz, du weißt, ich bin zu true für die Kids. Ihr Loser wollt Cruiser und Bula am Hula hupen ne Bitch. Ich bin wie Grand Pooper, Jam Ruler, Fans schreien Damn Tupac. Die Songs auf deinem Album schreib ich auf nem Bärenstuhl. Dein Erd Root, mein Rap ist wie ne U-Bahn zu decken. Ihr Deppen, seid ehrlich, versucht auf Loder das Ufer zu wechseln. Ruf mir die Besten, ich reiß wie Lex Luger, euch Luder im Fetzen. Chef Ruler ist nun mal der Beste der besten Earl. Du willst wissen, wer es ist, Junge, das ist Earl. Rockt und burnt, der schwuppt die Rhymes, killt Cats, packt euch Nerds. Und der hasst euch Nerds. Du willst wissen, wer es ist, Junge, das ist Nerds. Sie nannten die Mücke, er rockt und burnt, der schwuppt die Rhymes, killt Cats, packt euch Nerds. Und der hasst euch Nerds. Stimmt, ich bin kein G, kein R&B-Sänger. Du brauchst ein Beat, Melodyne und D-Esser. Ich bin viel besser wie Esser. Hier spielt D-Line in Videos mit Fake-Eyes und Spielmesser. Scheiß auf dein Bling drauf, doch du mich schlagen wär, wie wenn ne Nutte ausholt mit Rückhand ihren Pimp haut. Ich bin der Junge, den sie Mücke nannten. Ich piss die Wand an und seh, wie sie hart in meiner Pfütze landen. Urge Dog, der Pott brennt, Pitbull wie Rockman. Crump 101, Mann, ich fick eure Top 10 Adrenalin. Dies ist 1,81, geballte Power. Ich kämpf, wenn andere fliehen. Und wenn ihr Features wollt, kratzt eure Kohle zusammen. Ich überleg kurz und cut meine Strophen zusammen. Und hey, wenn dir Texte fehlen, guck in Duden. Ich hab mehr Eisen in der Jacke als ne Muckibude, Bitch. Und mehr Freunde, die dich ficken würden, nur aus Spaß. Dir die Fresse wegtreten wie ein Huhn aus Glas. Eure Crews sind Spaß, ich geb nur noch Gas. Bring verbrannte Erde und Killer Superstars. Du willst wissen, wer es ist, Junge, das ist Earl. Sie nannten die Mücke, er rockt und burnt. Der schwuppt die Rhymes, killt Cats, packt euch Nerds. Und der hasst euch Nerds. Du willst wissen, wer es ist, Junge, das ist Earl. Packt euch Nerds. Und der hasst euch Nerds. Du willst wissen, wer es ist, Junge, das ist Nerds. Sie nannten die Mücke, er rockt und burnt. Der schmuckt die Rhymes, killt Cats. Packt euch Nerds. Und der hasst euch Nerds. Sie nannten die Mücke. Optik, Ruhrpott.